Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block. Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block. Ich bin Tyrann in dieser Stadt voller Polizei. Nichts bleibt vergessen, alles holt dich ein. Und Sonny, kannst du nicht ans Bein pissen, darfst dich hier nicht einmischen. Bullen wollen mich schnappen, aber sitzen hinter Schreibtischen. Hier, es ist Sonny Black, Gangster-Rap-Chroniken. Guck, wie wir den deutschen Staat trocken in den Po ficken. Alles ist in meiner Hand, du musst um Erlaubnis fragen. Früher Dealen auf den Straßen, heute hab ich Haus und Garten hier. Ich bin echter Immobilienhai. Geld kommt, Geld geht, die Familie bleibt. Und ich bin raptechnisch ne Mogelpackung. Warum hängt ihr Opfer dann alle an meinem Hodensack rum? Mann, ich bin King of Kings, meine Stadt ist Macht. West-Berlin, Alter, guck wie RTL diesen Hass-Rapper liebt. Alter, guck wie diese ganzen deutschen Spießer mich verfluchen. Aber ich bin wie ein Priester für die Jugend. Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block. Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block. Berlin ist nicht Hamburg, Berlin ist nicht Frankfurt. Quatsch nicht, du Hanswurst, ich mach den Grammkurs, yeah. Diese Stadt war meine erste Liebe und ich regel die Geschehnisse aus der Vogelperspektive. Das ist wie Schach, Junge, wir sind die, die Fäden ziehen, wie wir mit deinem Leben spielen. Hier gibt's keinen Seelenfrieden, Nutte, hier darf keiner tanzen, nur nach meiner Pfeife tanzen. Oder ich muss deine Wohnung stürmen mit den Geisteskranken. Fick den Staatsanwalt, ich bin hier die Staatsgewalt. Ich häng nicht mit Tucken ab und feier keinen Karneval. Das sind die Geschichten aus dem Leben eines Gangsters. In deiner Crew stecken nur Würstchen, nennt euch Senfglas. Ich chill im Sessel vor dem Coca-Berg wie Scarface. Du gegen mich ist wie Mofa gegen Harley. Diesel gegen AMG, du bist nicht der Rede wert. Sonny Black, elitär, yeah. Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block. Es ist Battle on the Rocks, Berlin ist mein Block. Ich bin hier der Boss und dein Vater hat keinen Job. Mann, ich kacke auf die Cops. Nike Sporttasche voller Stoff. Berlin ist mein Block, mein Block.